Das hyperboreische blaue Blut. Das Blut ist das Leben des Lebens der orphischen Gesänge. Deshalb liegt in ihm die Erinnerung an den außerirdischen Prolog zur Menschheitsgeschichte, an den Stern des Ursprungs, an den Beginn der Rückentwicklung und des Falles der Menschen, an das Paradies von Aryana Bayi oder Aryenem Vayo, der Urheimat der Erde, an das Paradies von Mujawat, von Uttarakuru, sowie an die Stadt der Kaiser und an das Ultima Thule. Die Eingeweihten des Sonnenweges lieben auch die Berge, die höchsten Gipfel, weil man glaubt, von dort den verloren gegangenen Norden schauen zu können, wo sich das Paradies des Amitabha Mujawat befand. Paradesha, der hochgelegene Erdstrich, der Morgenstern. Für sie kommt das Licht nicht vom Osten, sondern aus tiefster Mitternacht, dem heiligen Norden. In ihrem Liede wird es so besungen. Auf dem Berge der Offenbarung in der höchsten Mitternacht mochtest du dein Lager aufschlagen. Auch ich bin auf den Pfaden der Anden, des Himalayas, der Pyrenäen und der Alpen gegangen, auf der Suche nach dem Paradies von Amitabha, der Stadt der Kaiser, der antarktischen Oasen, Agartis, des Geheimordens der erhabenen Führer Hyperboreas. Für die Eingeweihten des Sonnenweges vom Orden des Morgensternes, für die Wanderer in der Morgendämmerung, für die Jünger Apollo Luzifers ist ihr wahres Blut das astrale, blaue Blut, das hyperboreische, das in sich die Sonne des Eises, die Nordsonne aus tiefster Mitternacht hat. Es durchpulst die Adern der Ordensfamilie, die zuweilen mit der irdischen Familie übereinstimmt. So geschah es in der Vergangenheit, als es eingeweihte Familien gab, wie die der Eumolpidos in Griechenland, der Brahmanen in Indien und die der Druiden im alten Gallien. Das Haus der Sippe ist dann der Orden, die Gleisa der Einweihung. Wenn wir in einem einzigen Abschnitt alle diese Überlegungen über den tiefen Sinn der Erinnerung im Sinne dessen zusammenfassen konnten, was wir als die katharische, druidische, hyperboreische Minne bezeichnet haben, dann würden wir sagen, dass es sich hier im Gegensatz zur Einweihung des Mondweges, der lunaren Einweihung, der weiblichen Einweihung der Mutter, wie sie von Diotima verkündet wurde, um eine männliche, eine Einweihung des Sonnenweges handelt. Die lunare Einweihung ist diejenige des Heiligen und nicht die des Magiers. Sie lehrt die Unsterblichkeit des Archetyps, wie sie in den Abhandlungen des Anacephaleosis und der Apokatastasis des Apostel Paulus vorkommt, das heißt, die Rettung aller oder fast aller in Christus am Ende der Zeiten an einem Punkt Omega, um den Begriff aus der Entwicklungslehre Teilhards des Chardins zu gebrauchen. Sie tritt ein für die Verlängerung des Daseins der Arten, die mütterliche Vermehrung, die unerlässlich ist für das Leben des Archetyps des Alps, des Blutsaugers, indem diese Wesenheit durch die Passivität und des ihr als Nahrung dienenden Glaubens der Sklaven verewigt wird, was aber andererseits zweifelhaft ist, weil ja keine Gewissheit darüber besteht, ob sich diese Wesenheit, dieser Daimon, auf diese Weise wirklich verewigen kann. In der Einweihung des männlichen, hyperboreischen, luziferischen Sonnenweges auf dem Pfade des Magiers, des Siddha, wird der Mensch halbgöttlich und göttlich. Auch noch im Kampfe mit der Wesenheit der Monade. In der Einweihung des Mondweges wird in trügerischer Weise auf unsere Kosten ein Trugbild verewigt. Beim Sonnenwege kann es sein, dass man bis hin zur Verewigung des Traumbildes gelangt, indem wir uns dabei selbst verewigen. Die Umherstreifenden und die von Sehnsucht Getriebenen. Tiberius versetzte der Organisation der Druiden den Todesstoß. Die Kelten waren vernichtet. Die Druiden verschwanden aus Europa in gleicher Weise, wie dies später mit den Katharern und Templern geschieht. Diejenigen, die nicht nach Agardi und Shambhala zurückkehren, wandern nun in einer Welt des Todes umher, wo das Lamm nicht mehr blökt. Zwischen ebenfalls toten Steinen, Menhiren, Dolmen und Krummlechs, die ihre Seele verloren haben. Die Umherwandernden müssen sich bekehren lassen und gleichen sich nach außen hin denen an, die ihnen noch am nächsten liegen, den Manichäern und den Gnostikern. Auf diese Weise bilden sich die Katharer heraus, die, zutiefst betroffen von der Tragödie des erlittenen Verlustes und von Heimweh nach der entschwundenen Welt durchdrungen, diese Erde hier als das Werk Satans Jehovas, des Dämonen des Fischezeitalters, ansehen, der sich an der Stelle von Rama, dem Lamm, gesetzt und das goldene Vlies zerstört hat. Auf der anderen Erde wird Gott der sonnenhafte Christus sein, der Christus des Evangelium Johannes und auch Belicena und Abraxas, der Christus von Atlantis. Im Hintergrund des Gedächtnisses der Minne, das von den Druiden gefördert wird, erscheinen die Priesterinnen mit Haaren wie aus Wolle, die in der Nähe ehrwürdiger Eichen im Winde einherschweben. Und es gibt eine durchsichtige Insel wie aus Glas, Svetadvipa, die weiße Insel Vishnu, und einen Stern von benetztem grünen Licht, den Stern der außerirdischen Liebe. Es ist der Gral. Der Druide war ein Einsiedler, deshalb war sein ihn versinnbildlichendes Tier der Eber. Der Druide war kein Herdenmensch, er war ein Mensch der Gemeinschaft. Die magische Stadt nannte man Varahi, die Stadt des Ebers.